Kapitel 86. Am Samstag kauft Franz in einer Boutique ein neues Jackett. Es kostet 1000 Euro. Am Abend ist das Restaurant wieder super voll. Die Leute warten lange vor dem Restaurant. Um Mitternacht ruft Franz Carla an. Kapitel 87. Franz sagt: Ich habe diese Woche wie verrückt gearbeitet. Ich möchte morgen ins Hofbräuhaus gehen und Bier trinken. Kommst du mit? Carla sagt: Ich gehe nie ins Hofbräuhaus. Da gehen die Touristen und die normalen Leute hin. Franz sagt: Bitte, Carla, ich möchte etwas typisch Münchnerisches machen. Gut, sagt Carla, weil du es bist. Franz denkt: Super, morgen kann ich ein richtiges Bier trinken, keinen Whisky. Kapitel 88. Am Sonntag kommt Carla mit dem Audi. Sie ist ganz in Gelb. Die Kombination gelbe Kleidung und Ferrari-rote Haare findet Franz toll. Franz trägt sein neues Jackett. Carla sagt: Das ist ein schönes Jackett. Dann sieht Carla auf die Schuhe von Franz. Aber sie sagt nichts. Franz denkt: Die Schuhe sind aus dem Kaufhaus. Ich muss neue Schuhe kaufen. Kapitel 89. Das Hofbräuhaus ist ein sehr großes Lokal. Hier können 3000 Leute Bier trinken. Die Gäste kommen von allen 5 Kontinenten. Das Hofbräuhaus ist bekannt in aller Welt. Bekannt wie das Oktoberfest. Kapitel 90. Franz und Carla setzen sich an einen Tisch. An dem Tisch sitzen Bayern. Die Bayern haben schon viel Bier getrunken. Sie haben rote Augen. Und sie sprechen nicht mehr klar. Aber die Bayern trinken weiter.